1 Live. 4. Good evening, ladies and gentlemen. Hallo, herzlich willkommen hier zu 1 Live 4 mit mir, Klaus 4. Und wenn ihr erlaubt, gleich zu Beginn der Sendung einer leicht jahreszeitlich gefärbten Bemerkung, als ich vor wenigen Wochen erstmals so die Frühlingssonne auf der Haut spürte, bin ich direkt dem Drang nachgegangen, hier Musik mal von Hermann Düne zu spielen, diesem wunderbaren Hippie-Folk-Kollektiv, nicht wissend, dass 3 oder 4 Tage später ein neues Album annonciert wurde, das zwar erst im Mai erscheinen wird, aber jetzt habe ich es schon vor ein paar Tagen bekommen und ihr könnt euch meine Nöte, meine Pein ausmalen. Ich habe gedacht, ich möchte es jetzt doch schon spielen, obwohl es erst Anfang Mai erscheint. Denn die Blütenpracht hat ja nun doch ersichtlich zugenommen. Also dieses neue Album Anfang Mai von Hermann Düne, Strange Music heißt es, wird es heißen, und damit geht's heute los. Swell of blood, though the heart Live hier diese Folk-Pop-Hymne von The Leisure Society. Wir sind hier bei 1Live 4. Eine von mir eben anvisierte Musik wollte nicht starten. Deshalb hier ein ganz kleines Loch, das ich zu entschuldigen möchte. Dass ich entschuldigt wissen möchte, so ist es, glaube ich, besser formuliert. Wir hörten eben einen Titel aus dem neuen Album der schwedischen Band I'm from Barcelona, Forever Today heißt das Album. Und gerade dieser wunderschöne, leicht sentimentale Track stammt von dem Bristol Dubstep-Produzenten Pinch in Zusammenarbeit mit einem Mann, der eigentlich eher für UK-Funky, sehr perkussive Tracks steht, Rosca nämlich. Und das Ganze findet sich auf der neuen 12er von Pinch. Paranormal Activity ist der Track, den ich von den beiden gespielt habe. Während ich das sage, kommt hier ein ganz junger Kerl aus Paris. Er nennt sich Brother in der Schreibweise AW und kommt hier mit einem Titel, das ist der Spaceman-Funk im George Fitzgerald Remix. We'll be right back. Musik aus der Do-It-Yourself-EP des jungen Pariser Produzenten Brother. Dieser Titel hier, Spaceman Funk, im Remix von George Fitzgerald. Der macht einfach nichts falsch, der Mann. Eine Frau auf einer Mission, Katie B. on a Mission. On a Mission, ihr Debütalbum, soeben erschienen. I'm raised a boss, I never will, cause I'm still the champion. I never lost, I'm raised a boss, I never will, cause I'm still the champion. I never lost, I'm raised a boss, I never will, cause I'm still the champion. My pen put panic on whoever, built in the rhyme, systematically designed to blow your mind. Disputable world heaters are studded, you know you love it, the living weapon. The needles in a barrage of rap succession, you're sweet, like M&M's dripping from a 9B disturber. All your harmony rather than beway and escape with your dignity. Shit on your PDs if it's written by Chester Hines, the clues are hard to see. It's a mystery to me, how you call yourself an MC, you are who you intended to be. Fulfill your function of bloodstain, looking like the map on the wall of a new continent so far. You escort regular artists for opportunists, rappers came and went, I'm simply having sent my monster caliber. Spit, so beautifully intricate. Cadence is akin to overload your circuit. Crit your rookie tough, but let's fuck. Raise the stakes on fake. Sorry, through you out the loop. Pass pet posing as predator. Pinky ring punch, couldn't break an egg instead. My fist fed your face with salt nose, blood drip red. And with that said, crews they boo hoo, black and blue all fled. A man above men with the mic in my hand. In the crowd with no legs to stand. Joke about it, you know you love it when the tongue can help but touch it. And if you an MC, then I guess we agree to disagree. Dress cold like a dentist floss daily. Gazelle's got me looking so stylishly blind like Clark Kent. But the skin got the dark tan, accomplishment like a Tuskegee Airman. In his path, I'm returned salutes. Recognition overdue, defy distractions with vernacular advance. If I ask like fresh water, ain't no trauma out of pants. But still, he tried to come off no good, impotent, no wood like a toothless beaver. Better than search, retire. Another pair of shoes on the wire, covers vodka when rhyming. Turn the dark shit to diamonds. So I look back, ain't nothing gaining on me. Tie your ribbon with the bow. I'm feeling festive, so kiss my ass on the mistletoe. When it comes to bad news, I'm the best your eminence. But success doesn't make me better than you. It just makes me better at what I do. Ball being a Black Steve McQueen, the king of the cool and you club. So look out, lift the case. Your flat tire routine since got hooked up to a car battery. Attached at the nipples. Hunter on his tail, run away, turn prey. Ain't much else to say. I never lost some race of boss and never will, cause I'm still the champion. Still the champion. Still the champion. Still the champion. Superstar Destroyer. You ain't one to my audio too. You bar bland on beats. Can't seem to press delete, so I rhyme with the bigger, more bitter than orange juice after brushing your teeth. Put you on edge with ticket bomb anticipation. Since my neighbor Dexter Kingston, early 90s Jamaican crack dealer turned crack addict. One of the first to witness me on the mic, wreaking havoc. And sweet both developed habits, but now I can status to instill an inclination to panic. On certified fakes who take pleasure in the deception, I find a solace in it familiar to a thick claim and foreplay your torment. My entertainment, the Torah scription of fiction into the nan unspared. I shatter goals and left foes. Like scarecrows, shabby in old clothes with the neurotoxin, cocktail of components. A fertilizer, a deadly man, an inland taipan. Be the viper, I bite you to make a belt out of him. To hold up my denim, cause there's no venom in him. He's whack, like a warm bowl of menudo. The imprint of his intent sounds pseudo on him like a smite DMC. Best believe on air I breathe. Thought he was fly, like bird conversed with sky. Star killer in a strobe like seizure. Spit a fiery grace, flying out of my face like a shotgun blast abortion. Your brittle on brakes, you three pumping apology MCs. That's why you blow up. Do I run off with the pool toy? Synthesize your lies, I would try. Use your fibs for my kicks and your cries for my rides. I'll sample your tricks for my click and use your liquid love as the ink in my bic. Let the spite in your words take flight in my verbs and use your screws that I lose to tighten the verse. I'll take the wobbles in your morals for the bass and get the artwork from the sorrow on your face. And it ain't something you can synthesize. And it ain't something you can buy. Seems my rabbit's feet to be riddled with myxomatosis. And my black cats are providing no hocus pocus. I stand against your cobras and ogres, hopeless, armed with only bad jokes and roses. It's over, we've blown it, no potion doses can keep us afloat like Moses. All hope is hopeless as we float alone with no antidote for the locusts. So we'll stake in the daydream, play make-believe, take a seat and wait patiently. Minds twist like tire sticks. Fists mistaken for kindness. And lips that once were bliss give a cyanide kiss. Yet violin strings and pipes and winds keep us floating in denial of melting ice with wings. You were holding the aces, I could see it in your face. You were screaming, I got you, but my strength you couldn't take. Take your 2 8s and your high 9. You can't read my signs, holding 4 of a kind. Trying to topple my club as a heavy assignment. Take my spade and bury your diamond. You got the wrong card of the pack. Could have been my queen, but you gave your art to the jack. Yes, yes, yes. 1 Live 4. Ich mache an dieser Stelle mal einen kleinen Break. Ich habe ein paar Sachen auch wirklich nur so in aller Kürze eingeworfen. Zu schnell will ich das hier auch nicht machen. Ist ja Sonntagabend, wir müssen ja nicht hetzen. Also, KTB, die ist hierzulande in erster Linie, würde ich mal sagen, bekannt geworden durch ihre Mitwirkung auf dem Album des Dubstep-Dreigestirns Magnetic Man. Sie ist eine junge Sängerin aus London mit einer wunderhübschen Stimme. Ich hoffe, das war eben in dem Titel, auch wenn er etwas kurz war, zu hören. Hat jetzt ihr eigenes Album veröffentlicht. Das heißt, nach einem Titel, der bereits schon mal veröffentlicht wurde, On A Mission. Und kurzerhand geht sie bei diesem Album her und nimmt den Titel Perfect Stranger, den sie schon auf dem Magnetic Man Album mit eben denen zelebriert hat, mit rüber auf dieses Album, der dann auch zu den Highlights aus meiner Sicht zählt, ebenso wie eine Produktion zusammen mit Miss Dynamite oder der eben gehörte Titel Movement. Eine Reihe anderer Titel sind mir persönlich etwas zu stark in Richtung britische Charts gebürstet, was aber nicht den Eindruck verhindern kann oder die Gewissheit, dass KTB einfach eine tolle Stimme hat. So viel mal dazu, und dann habe ich ein Album gespielt, das bereits im Februar erschien, aber aus welchen Gründen auch immer an mir vorbeigegangen ist. Der Mann heißt Beans, kommt aus New York, ist Rapper und einige von euch werden ihn mit Sicherheit kennen durch seine langjährige Mitgliedschaft bei Anti-Pop-Consortium, die zuletzt ja auch mal wieder ins Leben gerufen wurden. End It All ist sein Soloalbum, das bereits Ende Februar hierzulande erschienen ist, das ich jetzt aber vor einigen Tagen erwischt habe und das mir ausgezeichnet gefällt, mit einer Reihe von Beteiligten, deren Nennung vielleicht überraschen wird. Tordes sind hier dabei, produzieren einen Track mit, der Sänger von TV on the Radio, eine ganze Reihe von Leuten mehr. Und was ich bei Anti-Pop schon immer so schätzte, diese Synthesizer-verstrahlten Nummern, dieses leicht ins Technoide schon mal gehende, das habe ich direkt im Opener auch für mich so wieder entdeckt, zumindest geglaubt, wieder zu entdecken. Superstar Destroyer ist der Track, den ich gespielt habe. Und dann direkt rein gewissermaßen ein Duo aus London, das nennt sich Surreal, und hat sich vor wenigen Tagen direkt bei mir gemeldet und mir per MP3 5 Tracks geschickt. Darunter ist ein Titel namens Lady Luck, den ich gerade gespielt habe. Und dieser Titel ist ein Remix gewissermaßen, denn der Titel stammt im Original von Jamie Woon. Dieser Sänger ist auch hier schon in den letzten Monaten immer mal wieder aufgetaucht. Großartige Stimme, großartige Remixe, die sich mit seinem, mit Jamie Woons Namen verbinden. Unter anderem einer vom Ramadan Man. Und Lady Luck, der Titel von Jamie Woon, hier im Surreal Remix. Ein Produzent, ein Rapper. Das sind Surreal. Alles Weitere muss ich offen gestanden noch recherchieren. So viel mal zu den gerade gehörten Tracks. Und diesen hier hatte ich schon etwas früher spielen wollen, aber irgendwie hatte ich da eine kleine technische Panne. Er fliegt aber nicht raus. Hier ist die London Electricity mit Electricity Will Keep Me Warm. I regarding the work-love ratio, I found that instead of feeling torn, darling, there's no need to worry, 'cause electricity will keep me warm. wunderschöner, majestätischer Titel. Dieser Mann kommt aus Frankreich und beeindruckte mich im letzten Jahr schon mit einem Titel plus einem Remix. Beide wirklich super schöne Tracks. Nah heißt der, N-H-A-R, und veröffentlicht diesen Titel hier auf einem Kölner Label, das heißt 200 Records. Blue Drop ist der Track, den wir hier gerade gehört haben. Dieser Track kommt von einem Mann namens Hosh, H-O-S-H, bürgerlich heißt er Holger Behn, aus seiner Tour de Funk EP, der Titel Dead and Alive im Agogo Dub. Wir haben hier um 23 Uhr die Infos 1 Live 4. Bis dahin wird dieser Titel nicht reichen. Deshalb verfalle ich hier einfach mal auf die hoffentlich glorreiche Idee, eine Band ins Spiel zu bringen, deren aktuelles Album Blood Candy nun schon ein paar Monate zurückliegt. Aber ich habe es nie ganz weglegen können. Ich höre es immer mal, wenn ich gute Laune haben möchte. Ich rede von der amerikanischen Gitarrenband, alter Adel gewissermaßen, The Posies. Von denen würde ich gerne noch ein paar Takte spielen. The Glitter Prize aus ihrem Album, ich habe es glaube ich gesagt, Blood Candy. Bis gleich. Ich möchte jetzt zunächst weitermachen mit einem Mann, der in vielerlei Hinsicht seit einer ganzen Reihe von Jahren schon immer mal wieder sich ins Gespräch bringt und meistens, das muss man ehrlich sagen, positiv. Die Rede ist von Errol Alkan. Ich kenne seine Position nicht ganz genau den Londoner Club Trash betreffend, aber meines Wissens ist er dort einige Jahre Chef gewesen. Dazu hat er Compilations zusammengestellt. Er ist DJ. Er hat eigene Stücke produziert. Er hat Bands produziert. Und jetzt hat er ein eigenes Label aufgemacht, das heißt Fantasy Sound. Und da ist es natürlich vielleicht ganz interessant zu wissen, wer denn der erste Act ist, der auf diesem Label Fantasy Sound erscheint. Das ist ein völlig abgedrehter Neuseeländer namens Conan Moccasin, den ich gleich ins Spiel bringen möchte mit eben seinem Debütalbum Forever Dolphin Love. Eine surreale Popmusik, wie ich sie selten gehört habe. Zunächst aber würde ich Errol Alkan an der Seite von Richard Norris selber mal ins Spiel bringen. Vor einigen Jahren haben diese beiden einige Tracks aus der eher Rock-Schiene, Rock- und Pop-Schiene neu editiert, darunter auch dieser wunderschöne Titel von Midlake, Roscoe. Und wenn wir den gehört haben, geht's zunächst weiter zum amerikanischen Produzenten Daedalus und dessen neuem Album Bespoke, das mit wunderschönen Elementen aus Musical und Varieté teilweise daherkommt. Nach Daedalus dann der angesprochene Conan Moccasin. Get back to all mixed up with it all.

1 Live 4. Diese Platte schafft Stimmungen, die einem womöglich vertraut sind, die man sich gegebenenfalls sogar herbeiwünscht. So eine Form von Gelassenheit, Relaxedheit. Aber sie schafft das mit Mitteln, die neu wirken, mit vielen kleinen und Kleinstklängen und Sounds. Ich möchte diesem Conan Moccasin fast unterstellen, wer so arbeitet, der muss die Welt lieben, der möchte sie manchmal so regelrecht umarmen, mitsamt eben all ihren Geräuschen, ohne sich darin zu verlieren. Die Gitarre erinnerte vielleicht so ein bisschen an den Prince der 80er Jahre, aber das ändert überhaupt nichts daran, dass dies ein wirklich eigenständiges und unheimlich fantasievolles Werk geworden ist. Forever Dolphin Love heißt es und nach allem, was ich gelesen habe, hat es auch schon eine Reihe prominenter Fans gefunden. Thom Yorke natürlich ist wie immer mit als einer der ersten dabei, aber auch Busy P vom Ed Banger Label oder auch Johnny Marr, der einst die Gitarre bei The Smith gespielt hat. Conan Moccasin. Und auch dieses Daedalus-Album finde ich ausgesprochen gut, nachdem ich mir in den Jahren zuvor an diesem Beatmaker aus Miami, Florida doch schon häufiger wirklich die Zähne ausgebissen habe. Bespoke heißt das neue Album von Daedalus, auf dem Ninja Tune Label erschienen und mit einer ganzen Reihe von Tracks, die so ein bisschen in die Geschichte gehen. Wie gesagt, Musical Varieté könnten hier zwei brauchbare Stichworte sein, die aber in vielen Tracks auch immer so einen leichten Bossa Nova Spirit mitschleppen. Und man kann sich gut vorstellen, sowas nachts bei schwülen Temperaturen auf der Terrasse zu hören. Das könnte der Ort sein, Daedalus. Ich meine, ich sitze hier jetzt nicht auf der Terrasse, aber auch hier konnte ich den Klängen gerade zum wiederholten Male Gutes abgewinnen. Giulio Bashmore ist ein Mann, den ich bisher mit straighten, mehr oder weniger straighten Hausnummern kenne. Aber mit dieser Politik kann er natürlich nicht bei Martin Dykers landen, wenn er auf dessen Label 3024, so die Ziffernfolge, also 3024, einen Track bzw. eine 12er veröffentlicht. Da muss das schon so ein bisschen syncopic sein. Betty Knee Dance ist das. Hier ist Giulio Bashmore. We'll be right back. SLF 4, etwas Drama mit Zahlen. Julio Bashmore eben auf dem 3024-Label. Dies hier ist BD 1982 mit dem Titeltrack seiner aktuellen EP VHS Night. Und es folgt 2562. Come on. gehen ein bisschen runter. Slow down the music, so heißt es ja auch öfter auf der Bühne. Das hier ist Double Hill, Body Motion. Produzent aus Israel. We'll be right back. Hier auf dem Hot Flush Label des Briten Paul Rose, besser bekannt als Kuba, erscheint jetzt Back and Forth, eine Compilation, die nach hinten, wie der Titel schon sagt, und nach vorne weist, mit großartigen Tracks von Kuba selber und natürlich einer ganzen Reihe von Titeln, ich sag mal, aus der Joy Orbison Familie. Und zu dieser Form von Deeper House Musik, die so ein bisschen unter dem Dubstep Einfluss steht, gehört natürlich auch George Fitzgerald, den wir damit heute als Remixer und jetzt mit einem eigenen Beitrag eben aus dieser Compilation gehört haben. Welch ein merkwürdig süßliches Intro und welche Auflösung erwartet uns bei diesem Track? Ich sag mal besser gar nichts. Shut up. 4. In Kürze veröffentlicht Code 9 sein neues Album Black Sun, Schwarze Sonne. Vorab gibt es den gerade gehörten Titel Other Man. Natürlich möchte man sagen, zusammen mit dem Space Ape und diesen typischen oszillierenden, flirrenden Synthesizer-Sounds, wie wir das gerade gehört haben. Während ich das sage, rückt hier ein Titel an, ich will mich wirklich kurz fassen, den ich überragend finde, im Original von dem Österreicher Dorian Concept, von dem im Übrigen bald auch ein neues Album erscheinen wird. Hier aber dieser Titel, Trilingual Dance Sixperience, auf einer Compilation, mit der das österreichische Label Affine Records sich vorstellt. Und wir hören das Ganze bis zu den Infos um 24 Uhr im Remix des Duos Ogris Debris. What a fine mess we made, heißt diese wirklich fantastische Compilation von Affine Records, auf der zum Beispiel auch unser Mann aus Bukarest, Cosming TRG, vertreten ist. Yeah. Mit Benjamin Paris um Mitternacht. Weiter Diskussion über zukünftige Atompolitik. Sieg von Leverkusen in der Bundesliga und das Wetter sonniger Wochenstart. In der Regierung wird weiter über den Kurs in der Energiepolitik diskutiert. Umweltminister Röttgen hatte gefordert, die Laufzeitverlängerung zurückzunehmen. Unionsfraktionschef Kauder geht das zu schnell. Es wird eine Verkürzung der Laufzeiten geben, weil schon nicht mehr alle Kraftwerke ans Netz gehen. Das habe ich so formuliert, so schnell wie möglich heraus. Aber wir brauchen auch eine Versorgungssicherheit. Erstmal will Kauder die Sicherheit der deutschen Atomkraftwerke neu bewerten. Dazu sollen die 3 Monate genutzt werden, in denen die alten Meiler vom Netz sind. Der Flüchtlingsstrom auf die italienische Mittelmeerinsel Lampedusa reißt nicht ab. Auch heute kamen 9 Boote an. Mittlerweile befinden sich wieder 750 Flüchtlinge aus Nordafrika auf der Insel. Die italienische Regierung hatte gestern ein härteres Vorgehen angekündigt. Von morgen an sollen die Flüchtlinge von Lampedusa sofort wieder nach Nordafrika zurückgeflogen werden. In den Niederlanden haben tausende Menschen nach dem Amoklauf gestern der Opfer gedacht. Sie versammelten sich am Abend vor dem Einkaufszentrum, in dem gestern ein 24-Jähriger wild um sich geschossen hatte. Dabei kamen 6 Menschen ums Leben. Anschließend tötete sich der Mann selbst. Laut Staatsanwaltschaft gibt es noch keine Hinweise auf das Motiv. Zwar hinterließ der 24-Jährige einen Abschiedsbrief, aus dem aber keine Beweggründe für die Tat im Westen der Niederlande hervorgehen. Die Autobahn 19 in Mecklenburg-Vorpommern ist nach der Massenkarambolage wieder frei. Die Autobahnmeisterei hat die Fahrbahn ausgebessert und dann freigegeben. Die Staatsanwaltschaft erklärte, dass alle 8 Toten inzwischen identifiziert sind. Sie kommen demnach aus der Umgebung und sind zwischen 34 und 75 Jahre alt. Eine riesige Staubwolke hatte die Sicht auf der A19 so eingeschränkt, dass Dutzende Autos ineinander gefahren waren. In der Fußball-Bundesliga bleibt Bayer Leverkusen dicht an Tabellenführer Dortmund. Bayer gewann zu Hause gegen St. Pauli mit 2:1. Die Hamburger waren nach der Halbzeit mit dem ersten Tor in Führung gegangen. Leverkusen glich dann aus und erzielte kurz vor Schluss den Siegtreffer. Damit hat Leverkusen nur noch 5 Punkte Rückstand. Im ersten Sonntagsspiel gingen die Kölner bei Abstiegskandidat Mönchengladbach regelrecht unter. Der erste FC verlor mit 1:5. Gladbachs Trainer Favre: Ist für uns egal. Wir sollten heute gewinnen, egal gegen welche Mannschaft. Es ist ein Derby. Es war wichtig für alle, vor allem für die Tabelle. Da steht Gladbach allerdings weiter auf dem letzten Platz, noch hinter Wolfsburg und St. Pauli. 1 live. Sektorwetter. In der Nacht klar, trocken und recht kalt, 10 bis 4 Grad. Morgen nochmal viel Sonne und angenehme Temperaturen. Münster und Hennef 21, Erkelenz bis 23 Grad. Ab Dienstag dann wechselhaftes und windiges Schauerwetter und dazu auch deutlich kühler, nur noch 8 bis 12 Grad. Stauschau. Die Straßen sind frei. Eins live. Erlaubt, dass ich zunächst weitermache mit Gedanken, die mich zurück in die 90er Jahre führen. Damals erschienen links und rechts gewissermaßen von dem einem der Meisterwerke aus meiner Sicht schlechthin der 90er Jahre, Introducing, nämlich diesem wunderbaren Instrumental-Hip-Hop-Album von DJ Shadow. Zahlreiche andere wirklich großartige Sachen, von denen eine ganze Reihe von Werken aus dem kalifornischen Raum kam. Turntablism, die Kunst der DJs an den Plattentellern, und da tauchten immer wieder Namen auf aus einem Kollektiv, The World Famous Beat Junkies, Namen wie zum Beispiel Red Medic, DJ Babu, Shortcut, viele andere mehr. Dann gab es da noch den Cut Chemist, eine Gruppe namens Jurassic Five. Ich glaube, der Cut Chemist war nicht zuletzt auch DJ bei Jurassic Five, wenn ich das noch richtig hintereinander bekomme. Und einer aus dieser Riege ist J-Rock, der später dann als DJ sich unter anderem auch für Jay Diller verdingt hat, bei Madlib als DJ dabei war und der jetzt auf meinem geliebten Label Stones Throw Records gewissermaßen seine Archive öffnet und mit einer riesen Latte von Hip-Hop-Instrumentals um die Ecke kommt. Some Cold Rock Stuff nennt Jay Rock diese Doppel-CD, aus der ich gerne mal diesen Titel hier spielen würde. Der heißt Party. We'll be right back. makes the world go round. How it can draw you in and free your mind. Sometimes it makes you want to get up and dance, or relax and find focus, helping to complete tasks. For those who see music as a healer of sorts, its therapeutic qualities aid in recovery from trauma, both psychological or physical. What's heard can be the cure, perceive the miracle. It can carry messages supporting peace and love, which can help some to coexist in harmony. I see it can also cause pain through hate, reinforce stereotypes that music I don't like or support. There are enough problems on this planet we don't need or believe music be part of it. I feel music, love and hate. I feel music, love and hate. Some say it's better to have loved than lost love, than never ever been loved. Or hardly, I agree. I see that love can lead to beautiful things, from exception to nurture pleasure it can bring. Besides the physical aspect, the joining of two people becomes one. How that one can exist as two. Whatever you do, for the greater good of the whole. That's how you feel if you both share the same goals in life. Whether the love is new or old, as a commodity worth more in its weight than gold. They need a date in a year to tell you to tell someone how you feel about them. They're your number one, not your house, your car, or the clothes that you wear. Can reach what you sow, therefore no return. Come on. That are wealthy people and love, and lose their money can't buy your love, but it can buy your friends. I feel music, love and hate. I feel music, love and hate. Nowadays, to express how one feels, which can cause problems if no resolve, emotions left to manifest, which can consume, at worst lead to violence. Not confined to age, class, caste, gender, religion, abilities, politics, race, orientation. Exists where there's indifference, lack of education may start at home, run deep for generations. As the world turns, some shout stop for peace, cause there's money in hate. Some will benefit from conflict, ignore they have blood on their hands, where money accumulates for wars in foreign lands. Your government may be a part of the process, question them with facts, they spin their deny this hate. This word's so easy to say, with understanding people might think bring about change. Hier, dieser überlange Track, der uns hier erwartet von dem mexikanischen Trompeter Luis Gasca. Schlage vor bis zum Tenorsax-Solo. Davor haben wir Shareholder Tom gehört, ein Produzent aus dem Sektor Thomas Berghaus, der ein großartiges Album schon vor einigen Wochen veröffentlicht hat. Havanna, Asmara, Via Colonia, also Kuba, Afrika, Köln, all diese drei Gegenden spielen eine Rolle und werden, was die Tracks betrifft, verstärkt, unter anderem durch den UK-Rapper Travis Black, den wir gerade gehört haben. We'll be right back. Luis Gasca mit dem Titel Spanish Gypsy, der mehr als 30 Jahre auf dem Buckel hat. Als ich so 18, 19 Jahre alt war, besaß ich diesen Track auf Original-Vinyl. Manche Leute sagen ja, früher wäre alles besser gewesen. Aber wenn ich diesen Titel hier höre, bestreite ich das einfach mal. Rundweg diese fürchterliche Verleiherei früher, dieses ständige Umziehen. Was hat man da letztendlich für Schätze aus der Hand gegeben? Und ich danke dem DJ Joe Closel, der vor einigen Jahren auf einer Compilation Doppel-CD Music A Reason to Celebrate das Ganze aufmachte mit dieser alten kultigen Nummer von Luis Gasca. Ich kann nicht mal genau sagen, wer hier das Tenorsax gespielt hat. Wenn ich es richtig behalten habe, ist schon so ewig lange her, ist es Joe Henderson gewesen. Aber das ist auf der Compilation von Joe Closel natürlich nicht vermerkt. Hier sind wir in der Gegenwart. Im Verlauf dieses Monats, im April, erscheint ein neues Album der Brooklyn-Band Skeletons. Dieses Album heißt People und imponiert mir, man hört das im Hintergrund schon, mit seiner unglaublichen Verspieltheit, Halsstarrigkeit auch. Ist ein interessanter Titel, nicht jeder wird ihn mögen. Skeletons Album People. For grass, why for a tree? Smile whenever I feel the need. 1 Live 4. Wir hörten eben die Brooklyn-Band Skeletons mit einem überlangen Track aus ihrem Album People, das Ende April erscheinen wird. Wenn ich es jetzt schon spiele, man hört schon mal in solche Sachen rein und denkt, Mann, ist das stark. Ich wollte eigentlich damit begonnen haben, heute die Sendung, aber da war diese unglaubliche Sperre im Track, diese lärmende Sperre. Und ich dachte, das kannst du den Leuten um kurz nach 10 irgendwie nicht zumuten. Erstmal ein bisschen selber auch warm werden. Skeletons. Und danach ein Spiel mit Bläsersätzen gewissermaßen. Ein erneuter Track aus dem Daedalus-Album Bespoke. Man kann sich das wirklich sehr gut anhören. Jeder Track ist so ein bisschen themenbehaftet. Wirklich gut durchzuhören. Daedalus Bespoke. Zwei Tracks heute Abend aus diesem Album. Hier im Hintergrund, das ist Dan Bergson mit dem Titel Anything for You. starker Track von einem Mann, den ich namentlich heute schon erwähnte, Cosmin TRG. Dieser hier aus seiner eigenen EP soeben erschienen, A Universal Crush. We'll be right back. 1Live4. Die Tracks von diesem Mann schieben einfach gut. Hat seit Jahren die Hände gewissermaßen immer an den richtigen Reglern. Ich rede jetzt von Matt Flores. Water on the Moon heißt seine jetzt in Kürze erscheinende neue EP mit 4 Tracks. Darauf auch dieser hier. Wunderbar. Sympathy Dub. Ich stelle gerade fest, es ist gefährlich, von Matt Flores aus Düsseldorf zum Ende einer nächtlichen Sendung hin Musik zu spielen. Ich habe da nämlich meistens immer ziemlichen Hunger jetzt, so um diese Zeit. Ich gehe immer hungrig in eine Sendung, weil man soll vorher ja nicht so viel essen, bis da Blut wird in den Magen gezogen oder irgendwas anderes, Körperflüssigkeit jedenfalls. Und das geht zulasten der Konzentration, man macht dann fürchterliche Fehler. Als Musiker habe ich vor Konzerten oft fürchterlich viel gegessen und hinterher hieß es dann, du hast geschleppt, du warst bei jedem Song irgendwie zu langsam, deine Einsätze waren zu spät und dieser ganze Scheiß. Das will man sich dann im Rest des Lebens auch nicht mehr anhören müssen. Also Matt Flores, der nämlich großartige Rouladen zubereiten kann, deshalb erzähle ich das überhaupt. Darum muss ich jetzt gerade wieder denken. Das wäre jetzt was. Also Matt Flores, ich mache jetzt hier schon mal die Tür langsam zu, möchte mich bei dir und euch bedanken für deine eure Aufmerksamkeit. Alles Liebe, alles Gute für die anstehende Woche. Würde gerne 2 Tracks noch ins Spiel bringen. Einer kommt von dem schottischen Trio Hyde Ashbury, benannt nach dem Hippie-Viertel in San Francisco. Freemantown ist ein erstaunlicher Titel. Irgendwie wie Led Zeppelin, nur in der Light-Version. So light, dass man passagenweise innerhalb des Tracks vielleicht sogar auch an die Beach Boys denken wird. Und die Tür schließen wird dann Bibio mit einem Titel aus seinem Album Mind Bokeh. Alles Liebe, alles Gute. Mein Name ist Klaus Vier. Ciao. We got some. sit on the cold seat, anger and sentiment. A man springing on the ash from there, utterly utterless. A light old on the car park, daffodil definite. A bridge lost in the darkness, cigarette torch white. A face tucked on the wire, wailing soundless. A bomb went on the tin roof top, flower my son's wife. A signal.